Erster danach nahm Pilatus Jesus. Er ließ ihn auspeitschen. Zweiter die Soldaten machten einen Kranz aus Dornen. Sie setzten ihn Jesus auf den Kopf. Sie zogen ihm auch ein purpurfarbenes Gewand an. Dritter sie kamen zu Jesus und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn. Vierter Pilatus ging wieder hinaus. Er sagte zu ihnen, seht, ich bringe ihn euch heraus. Ich kann keine Schuld bei ihm finden. Fünfter Jesus kam heraus. Er trug den Dornenkranz und das purpurfarbene Gewand. Pilatus sagte zu ihnen, hier ist der Mensch. Sechster als die Priester und ihre Helfer Jesus sahen, riefen sie, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Pilatus sagte zu ihnen, nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn. Ich finde keine Schuld bei ihm. Siebter die Juden antworteten, wir haben ein Gesetz. Nach diesem Gesetz muss er sterben. Denn er sagte, er sei Gottes Sohn. Achter als Pilatus das hörte, bekam er noch mehr Angst. Neunter er ging wieder in das Gerichtsgebäude. Er fragte Jesus, woher kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Zehnter Pilatus sagte zu ihm, du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich dich freilassen kann? Und ich kann dich auch kreuzigen. Elfter Jesus antwortete ihm, du hast keine Macht über mich. Gott hat dir diese Macht gegeben. Darum hat er mehr Schuld, der mich dir übergeben hat. Zwölfter danach wollte Pilatus Jesus freilassen. Aber die Juden riefen und sagten, wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund vom Kaiser. Wer sich selbst zum König macht, ist gegen den Kaiser. Dreizehnter als Pilatus diese Worte hörte, brachte er Jesus heraus. Er setzte sich auf seinen Richterstuhl. Der Platz hieß Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Vierzehnter es war der Tag vor dem Passafest. Es war etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, hier ist euer König. Fünfzehnter sie riefen, weg mit ihm. Kreuzigt ihn. Pilatus sagte zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. 16. Danach gab Pilatus Jesus ihnen. Sie sollten ihn kreuzigen. 17. Sie nahmen Jesus mit. Er trug sein Kreuz selbst. Er ging hinaus zu einem Platz. Dieser Platz hieß Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. 18. Dort kreuzigten sie ihn. Sie kreuzigten auch zwei andere Männer mit ihm. Jesus war in der Mitte, auf jeder Seite ein Mann. 19. Pilatus schrieb einen Schild. Er machte ihn am Kreuz fest. Darauf stand, Jesus aus Nazareth, der König der Juden. 20. Viele Juden lasen diesen Schild. Der Platz war nahe bei der Stadt. Dort war Jesus gekreuzigt. Der Text war auf Hebräisch, Römisch und Griechisch geschrieben. 21. Die Priester der Juden sagten zu Pilatus, schreib nicht, der König der Juden. Schreib lieber, er hat gesagt, ich bin der König der Juden. 22. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das bleibt so. 23. Die Soldaten kreuzigten Jesus. Dann nahmen sie seine Kleider. Sie teilten sie in 4 Teile. Jeder Soldat bekam einen Teil. Sie nahmen auch sein Gewand. Das Gewand war ohne Naht. Es war aus einem Stück gewebt. 24. Sie sagten zueinander, wir wollen das Gewand nicht zerreißen. Wir wollen darum würfeln, wem es gehört. So erfüllte sich, was in der Schrift steht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt. Und sie haben um mein Gewand gewürfelt. 25. Die Soldaten taten das. Bei Jesu Kreuz standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter. Auch Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala standen dort. 26. Jesus sah seine Mutter. Er sah auch den Jünger, den er liebte, dort stehen. Er sagte zu seiner Mutter, Frau, hier ist dein Sohn. 27. Danach sagte er zu dem Jünger, hier ist deine Mutter. Von diesem Moment an nahm der Jünger sie zu sich nach Hause. 28. Danach wusste Jesus, dass alles getan war. So sollte die Schrift erfüllt werden. Er sagte, ich habe Durst. 29. Dort stand ein Gefäß mit Essig. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopstengel. Sie hielten ihn an Jesu Mund. 30. Als Jesus den Essig nahm, sagte er, es ist vollendet. Er neigte seinen Kopf und starb. 31. Es war der Tag vor dem Sabbat. Die Toten sollten nicht am Sabbat am Kreuz bleiben. Dieser Sabbat war ein wichtiger Tag. Die Juden baten Pilatus, dass man ihnen die Beine brach und sie vom Kreuz nahm. 32. Die Soldaten kamen. Sie brachen dem ersten Mann die Beine. Und sie brachen auch dem anderen Mann die Beine, der mit Jesus gekreuzigt war. 33. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Darum brachen sie ihm die Beine nicht. 34. Aber ein Soldat stach Jesus mit einer Lanze in die Seite. Sofort kam Blut und Wasser heraus. 35. Der Mann, der es sah, hat es erzählt. Was er sagt, ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit sagt. So sollt auch ihr glauben. 36. Das geschah, damit die Schrift erfüllt wird, ihm soll kein Bein gebrochen werden. 37. Eine andere Schrift sagt auch, sie werden den sehen, den sie durchstochen haben. 38. Danach bat Josef aus Arimathea den Pilatus. Josef war ein Jünger Jesu, aber heimlich. Er hatte Angst vor den Juden. Er wollte Jesu Leichnam mitnehmen. Pilatus erlaubte es. Josef kam und nahm den Leichnam mit. 39. Auch Nikodemus kam. Er war früher in der Nacht zu Jesus gekommen. Er brachte Myrrhe und Aloe. Es waren etwa 100 Pfund gemischt. 40. Sie nahmen Jesu Leichnam. Sie wickelten ihn mit den Gewürzen und Leinentüchern ein. So begraben die Juden ihre Toten. 41. An dem Ort, wo Jesus gekreuzigt war, gab es einen Garten. In dem Garten war ein neues Grab. Dort war noch nie jemand begraben worden. 42. Sie legten Jesus in dieses Grab. Es war der Tag vor dem Sabbat. Das Grab war ganz in der Nähe.